Kundgabe 4706. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.8.1949. Nächstenliebe. In der christlichen Nächstenliebe liegt die Begründung des Friedens und der Eintracht, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Das heißt, Völker und Staaten werden in Frieden leben miteinander, wie aber auch die Menschen unter sich einträchtig zusammenleben werden, so ihr Verhalten vom Prinzip der Nächstenliebe ausgeht. Sie einander nur Gutes erweisen wollen und bemüht sind, dem Mitmenschen Leid und Sorge fernzuhalten. Dann wird auf der Erde wirklich Friede sein. Doch wie weit sind die Menschen nun davon entfernt? Sie kränken einander und sind voller Rücksichtslosigkeit, wenngleich sie auch nicht bewusst dem Menschen Schaden zufügen wollen. Doch von Liebe zueinander ist nichts zu spüren. Und darum ist auch der große geistige Verfall so offensichtlich. Denn ohne Liebe kann der Mensch auch nicht geistig streben. Ohne Liebe gibt es keinen geistigen Fortschritt. Es gelangen die Menschen nicht zum Ziel. Wenige nur lassen noch das Gesetz der Liebe gelten, das aber erfüllt werden muss, ansonsten es keinen Frieden geben kann. Und so soll sich jeder Einzelne ernstlich fragen, wie er sich diesem Gesetz gegenüber verhält. Er soll sich fragen, ob er alles tut, was in seinen Kräften steht, um Freude zu machen, um Leid zu lindern und der Not zu steuern, die ihm offensichtlich wird und seine Hilfe erfordert. Es soll der Mensch mehr an andere als an sich denken. Dann wird er auch sehen, woran es fehlt und Abhilfe schaffen können. Es soll der Mensch alles vermeiden, wodurch er seine Mitmenschen kränkt, dagegen alles tun, womit er ihnen Freude macht. Fraget euch ernstlich, ob ihr euch rechtfertigen könntet, so eine solche Rechtfertigung von euch gefordert würde. Und ihr werdet viele Unterlassungen entdecken, die dann eine Sünde sind, wenn der Mitmensch dadurch leidet oder darbt, sei es seelisch oder körperlich. Helfet, wo ihr helfen könnet, und bewahret den Nächsten vor Leid, wo ihr dies vermöget. Lasset niemals die Ich-Liebe vorsprechen. Lasset niemals den Nächsten hungern, so ihr selbst es euch gut gehen lasset. Es ist dies wörtlich und auch bildlich zu verstehen. Denn auch ein freundliches Wort, ein guter Blick, eine hilfreiche Handlung können den Mitmenschen laben und stärken. Darum lasset es daran nicht fehlen. Übet die Nächstenliebe und euer Erdenleben wird harmonisch verlaufen. Es wird Friede sein und Eintracht in und um euch. Und so alle Menschen diesem Gebot entsprechend lebten, wäre wahrlich das Paradies auf Erden. Wie aber sieht es in der Welt aus? Alle schlechten Eigenschaften, Habgier, Hass, Neid, Zwietracht, Unaufrichtigkeit und Eigenliebe beherrschen die Menschen. Sie sind einander nicht Freund, sondern Feind. Sie achten einander nicht, sondern suchen sich selbst hervorzuheben. Sie legen keine lindernde Hand auf Wunden, sondern schlagen neue. Und also wird das Übel stets größer und stürzt die Menschen ins Verderben. Die Liebe ist erkaltet unter den Menschen, und das ist das Ende. Denn wo die Liebe nicht mehr ist, verhärtet sich jegliche Substanz. Wo das Herz keine Liebe mehr empfinden kann, dort geht auch jegliche Erkenntnis verloren. Also wird auch alles Leben ersterben. Denn nur die Liebe allein ist Leben. Ihr Menschen könnet daher wohl körperlich noch leben. Doch geistig seid ihr tot, so ihr bar jeder Liebe seid. Immer wieder wird euch die Liebe gepredigt. Lasset diese Ermahnungen nicht an eurem Ohr verhallen, sondern wisset, dass sie die letzten Rufe sind aus der Höhe. Wisset, dass nicht mehr viel Zeit ist bis zum Ende. Ihr aber gerichtet werdet nach eurer Liebe. Darum sorget, dass ihr das Gericht nicht zu fürchten brauchet. Übet euch in der Nächstenliebe und erwerbet euch dadurch den ewigen Frieden. Amen.